weiß noch, er war wahnsinnig stolz auf seine Riesenerektion. Und, ich hab ihn gefragt, wo mein Geld sei. Er deutet auf den Nachttisch. Ich fragte dann, wie er es will. Und er sagte, leg dich hin, ich will oben sein. Er fing an, wie wild in mich reinzustoßen. Ich hab mir auf die Zunge gebissen, nur um nicht zu schreien. Das ging eine Zeit lang so weiter und dann versuchte ich aufzustehen, er schubste mich zurück und hielt mich an den Haaren. Hielt mich an den Haaren hoch und steckte mir seinen Penis in den Mund. Ich versuchte wieder aufzustehen. Und er sagte, nicht bewegen, Baby, ich komme über deinem Gesicht. Und das hat er auch getan. Und dann hat er seinen Samen über mein Gesicht gewischt und in meine Haare. Und dann warf er mich aus dem Bett, meinte ich soll verschwinden. We'll be right back.

auch kein Fan von Dicken. Du siehst echt richtig gut aus, obwohl du dick bist. Er hat zum Beispiel überhaupt keine Ausstrahlung für mich, gar nicht. Er kommt einfach nur negativ rüber. Siehst du besser aus? Bist du ganz schlank? Nein, du hast auch einen Bauch. Nee, das ist nicht Bauch. Viele von euch stehen auch auf die Haare. Also ich nicht. Jeder hat seine Meinung, Schätzchen. Es liegt doch nur das Herz und der Verstand. Und du hast anscheinend keinen Verstand. Ich finde, das ist eine ganz tolle Frau, sieht klasse aus und ist gut verpackt. Wie schon gesagt, das ist ein typisches Frauenthema. Frauen sind zu dick. Aber es geht auch andersrum. Es gibt auch kritische Weiber. Thank you. another bloody thing. wrong guy in the wrong place at the wrong time. Stirring leaf off so and so on are only the tools we use to build a song. Once you've had these notes in your head, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. Aber die kann man dann gleich mitnehmen. Ah,